Erster immer wenn ich Israel heilen möchte, zeigen sich die Sünden von Ephraim und die Bosheit von Samaria, weil sie betrügen, Diebe einbrechen und Banden auf den Straßen rauben. Zweiter sie bedenken nicht, dass ich mich an all ihre bösen Taten erinnere, obwohl ihre Handlungen sie jetzt umgeben und ich alles sehe. Dritter durch ihre Bosheit erfreuen sie den König und durch ihre Lügen gewinnen sie die Gunst der hohen Beamten. Vierter sie sind alle untreu und gleichen einem glühenden Ofen, den der Bäcker erst dann wieder heizt, wenn der Teig fertig aufgegangen ist. Fünfter am Festtag des Königs trinken die Beamten so viel Wein, dass sie davon krank werden, während der König sich mit gewissenlosen Leuten abgibt. Sechster ihr Herz ist voller Hinterlist und gleicht einem Ofen, der die ganze Nacht überglüht und am Morgen wie ein helles Feuer brennt. Siebter sie sind alle so heiß wie ein Ofen, so dass sie ihre eigenen Herrscher vernichten, ihre Könige stürzen, aber keiner von ihnen ruft mich um Hilfe an. Achter Ephraim hat sich mit fremden Völkern vermischt, weshalb er nun wie ein Brotfladen ist, den man beim Backen nicht umgedreht hat. Neunter fremde Völker haben seine Kraft geraubt, ohne dass er es merkte, und obwohl er schon graue Haare bekommt, erkennt er die Gefahr nicht. Zehnter obwohl der Stolz Israels gegen sie spricht, sind sie nicht zum Herrn, ihrem Gott, zurückgekehrt und haben ihn trotz allem nicht gesucht. Elfter Ephraim verhält sich wie eine naive Taube ohne Verstand, da sie erst Ägypten um Hilfe bitten und sich dann an Assyrien wenden. Zwölfter wenn sie dorthin fliehen, werde ich mein Netz über sie werfen und sie wie Vögel vom Himmel holen, um sie für ihren Ungehorsam zu bestrafen. Dreizehnter wehe ihnen, weil sie vor mir weggelaufen sind, denn nun wird Zerstörung über sie kommen, da sie mich belogen haben, obwohl ich sie retten wollte. Vierzehnter sie rufen mich nicht aufrichtig an, sondern klagen nur auf ihren Betten, während sie sich für Getreide und Wein die Haut ritzen und gegen mich rebellieren. Fünfzehnter obwohl ich es war, der sie ausgebildet und ihre Kraft gestärkt hat, planen sie böse Dinge gegen mich. Sechzehnter sie ändern zwar ihre Richtung, aber sie wenden sich nicht zu mir, weshalb sie wie ein unzuverlässiger Bogen sind, ihre Anführer werden wegen ihrer zornigen Worte sterben, und man wird in Ägypten über sie lachen,